Sieben Lügen. Hörspiel von David Zane Meyerowitz. Ich habe geträumt, dass ich im Garten meines Großvaters in Steinstücken bin. Er hat vor dem Krieg dort gewohnt, aber mein Traum spielt in den 60er Jahren. Die Gartenmauer ist gleichzeitig die Berliner Mauer. Sein Haus ist das letzte in der winzigen Westberliner Enklave. Und auf der anderen Seite der Mauer ist Ostberlin. Mein Bruder und ich spielen Fußball. Und plötzlich kickt er den Ball über die Mauer. In die DDR. Wir wissen, dass wir nicht drüber klettern dürfen. Mein Vater hat uns gesagt, dass über die ganze Länge der Mauer Minen und Fallen aufgestellt sind. Wir sind traurig, weil wir wissen, dass unser Ball ins Niemandsland geraten ist und wir ihn nie wiedersehen werden. Und dann, eines Tages, ungefähr eine Woche später, kommt er wieder über die Mauer, direkt in den Garten geflogen. Wie ein Wunder. Sie haben mir doch gesagt, dass Sie nie in dem Haus gewesen sind. Das klingt nicht wie ein Traum. Das haben Sie erfunden. Mein Großvater stammt aus Berlin. Das heißt noch lange nicht, dass Sie das geträumt haben. Ich will Ihnen nicht immer nur von meinen Menstruationsschmerzen erzählen oder den misslungenen Orgasmen. Das mag alles etwas mit Ihrem Großvater zu tun haben. Und ich versuche Ihnen zu helfen, das herauszufinden. In all den Jahren, in denen Sie zu mir gekommen sind, haben Sie nur von Ihrem Großvater gesprochen. Eine Obsession, nicht? Er ist der einzige interessante Mensch in meiner Familie. Warum bestehen Sie darauf, immer in der Gegenwart von ihm zu reden? Ich kann nur in der Gegenwart von ihm reden. Was soll ich sonst dazu sagen? Sie müssen aufhören, auf meiner Couch Geschichten zu erfinden. Ich verlange nur, dass Sie mir die Wahrheit sagen, Tina. Die Wahrheit langweilt mich zu Tode. Finden Sie Ihr Leben langweilig? Nein. Dann ist Ihr Leben nach Ihrer eigenen Definition also unwahr. Wissen Sie, was wahr ist, Frau Dr. Epstein? Ich glaube ja. Wer könnte denn einen einzigen Tag verbringen auf dieser Welt, ohne zu lügen? Ich? Sie lügen. Die Wahrheit langweilt mich zu Tode. Finden Sie Ihr Leben langweilig? Nein. Dann ist Ihr Leben nach Ihrer eigenen Definition also unwahr. Wissen Sie, was wahr ist, Frau Dr. Epstein? Ich glaube ja. Wer könnte denn einen einzigen Tag verbringen auf dieser Welt, ohne zu lügen? Ich? Sie lügen. Träume. Und dafür zahlen wir teures Geld. Vielleicht steckt etwas in dem Traum. Sicher, eine verschlüsselte Botschaft. Kann sein. Eine ungewollte. Ich glaube, es ist höchste Zeit für die Beendigung des Vertrags. Vielleicht bald, Gottschalk. Aber jetzt noch nicht. Sie zögern? Sie, der Adler? Worauf warten Sie denn? Wir können noch immer etwas erfahren. Jeder Tag bedeutet in diesem Fall Gefahr. Die Amerikaner können ihr Maul nicht halten. Früher oder später kommt bei denen selbst ein Staatsgeheimnis als Bestseller raus. Oder als Pornovideo, ich weiß. Aber welche Alternativen haben wir? Wir können die hier in den Müll werfen und eine Schlüsselstellung verlieren, oder? Oder? Warten. Abwarten. So oder so werden wir beide bald zum alten Eisen gehören, Gottschalk. Wir können nicht so handeln, wie wir es noch vor ein paar Jahren getan hätten. Mag sein, dass wir hier unsere letzte Karte ausspielen. Der Gewinner kriegt alles. Geben wir der Sache noch einen Monat und schauen wir mal, was der Nikolaus im Oktober bringt. Mag sein, dass wir hier unsere letzte Karte ausspielen. Der Gewinner kriegt alles. Geben wir der Sache noch einen Monat und schauen wir mal, was der Nikolaus im Oktober bringt. Nikolaus. Nikolaus. Lässt es sich entziffern? Da kommt nichts. Versuch mal Oktober. Nichts. Nikolaus im Oktober. Vielleicht feiern Sie in Ostdeutschland Weihnachten im Oktober. Sei nicht albern. Vielleicht sollte das ein Witz sein. Da bin ich nicht sicher. Für einen Ostdeutschen ist Oktober kein Zufall. Oktober ist sowas wie ein heiliger Monat. Wissen wir, wer die Träumerin ist, Mrs. Wells? Noch nicht, aber das erfahren wir von der Analytikerin. Die reden nie über ihre Klienten. Solche Auskünfte zu liefern, wäre für einen Analytiker ein Berufsvergehen. Sie wird sich freuen, ihre patriotische Pflicht zu erfüllen. Wenn nicht, setzen wir sie auf die Lohnliste. Ich bin stolz auf dich. Der Präsident hat mich geküsst, statt mir die Hand zu schütteln. Du musst noch mehr erreichen. Nach der Preisverleihung wird eine Beförderung kommen. Bestimmt. Du musst gut platziert sein. Besser als im Pentagon geht's gar nicht, Opa. Zu meiner Zeit war das State Department wichtiger. Höher ging es nicht. Heute ist es das Pentagon wegen all der hochentwickelten Waffensysteme. Ich glaube, ein Auslandsauftrag wäre spannender. Deine Arbeit muss nicht spannend sein, Tina. Ich weiß. Aber ich habe die Nase voll von all diesem technischen Kram. Ich hätte nichts dagegen, woanders zu arbeiten. Nur nicht hier in Washington. Du bist hier unentbehrlich. Du musst bleiben, wo du bist. Ich weiß, Opa. Und dein Bruder Michael? Er hat keinerlei Ehrgeiz. Ihm genügt es, den ganzen Tag am Computer zu sitzen und Fernlenksysteme für Raketen zu programmieren. Er muss auch hier bleiben. Aber du musst aufpassen. Niemand darf wissen, dass er dein Bruder ist. Das haben wir alles schon besprochen. Wir tun so, als würden wir miteinander flirten. Los weg! Die kommen mich ohne. Das weißt du doch ganz genau. Die wissen, wo die mich finden. Du da, komm rüber, guck mal. Ich bin geliebt. Warum hast du mir das geschickt? Du hast mich schon so lange nicht mehr besucht. Das ist keine Erklärung für diese Bandaufnahme. Ich hab dir doch gesagt, dass ich meine Träume mitschneide. Das sind keine Träume, Mickey. Das ist gemachte Panik. Gelogen von vorn bis hinten. Du hast das mit irgendeiner Absicht gemacht. Warum? Ich wollte, dass du... Kotzt? Ich halte das nicht mehr aus, Tina! Entweder bist du zu Hause bei deinen Gören oder mit einem Auftrag unterwegs. Wenn wir uns bei der Arbeit sehen, müssen wir so tun, als würden wir uns nicht kennen. Es geht nicht anders, Mickey. Das habe ich dir auch gleich gesagt, als ich dir den Job besorgt hatte. Ich habe mit äußerst heiklen Sachen für das Department zu tun. Wenn mir je etwas zustoßen sollte, würdest du mit reingezogen. Das ist meine Art, dich zu schützen. Ich hätte gedacht, ein Job im Pentagon... Wir würden uns jeden Tag sehen. Es könnte wieder so sein wie früher. Nie wieder. Das ist vorbei. Also wieder Bruder und Schwester. Nicht einmal das. Nein? Nicht einmal das? Wer bin ich denn dann? Ein Programmierer für Waffensysteme. Darin bist du gut. Du brauchst nur das zu sein, was ich dir sage, Mickey. Ich bin dein Bruder. Nicht mehr. Opa will das nicht. Opa? Was zum Teufel redest du da? Bist du übergeschnappt? Sie sprechen nie von Ihrem Bruder Michael. Mickey? Da gibt es nichts Interessantes zu sagen. Opa meint es übrigens auch. Schluss mit Opa. Wir reden nur über die Lebenden. Wenn ich über meinen Bruder rede, bringt Ihnen das nichts, um mich zu verstehen. Es ist meine Sache, das zu entscheiden. Ich bin die Analytikerin. Er ist homosexuell. Ich war seine erste Frau. Das erfinden Sie. Diesmal nicht. Warum? Der Gedanke an eine Vagina war ihm ein Horror. Durch mich ist er auf den Geschmack gekommen. Und? Er hat nie mehr zurückgeschaut. Interessierte er sich danach für Frauen? Nein, er wollte nur seine Schwester. Sie sagen das alles so kaltblütig. Was soll ich denn, meine Sünden bereuen? Er ist Ihr Bruder. Genau. Unsere Mutter starb, als wir klein waren. Ich musste mich um ihn kümmern. Hatten Sie das Gefühl, seine Mutter zu sein? Nein. Was dann? Seine Geliebte. Möchten Sie mir sonst noch etwas sagen? Er war besser als mein Mann. Im Bett. Du erinnerst mich an deinen Vater, wenn du heulst. Ein Weichling. In einer Minute höre ich auf. Genauer gesagt, in 45 Sekunden. Normalerweise kann ich es kontrollieren. Manchmal kann ich nichts dagegen tun. Du kannst das. Dafür bist du ausgewählt worden. Du hast die Nerven dafür. Michael dagegen nicht. Du musst auch für ihn stark sein. Aber manchmal fällt es mir schwer, Opa. Jemand zu sein, der man nicht ist. Sogar auf der Couch muss ich so tun, als ob. Vor solchen Leuten musst du dich hüten. Vor meiner Analytikerin? Man kann ihr nicht trauen. Ich bin schon seit Jahren Patienten bei ihr. Eine Pentagon-Mitarbeiterin in Analyse gibt Anlass zu Misstrauen. Sie weiß nicht, wo ich arbeite. Sie glaubt, ich entwerfe Schuhe. Es geht nicht darum, was sie weiß. Die Frage ist, wer sich an sie wendet und sie über dich ausfragt. Du musst diskret sein. Ich bin immer diskret. Jeden Augenblick. Alles muss nach einem ausgetüftelten Plan laufen. Eines Tages wäre ich gern, wer ich wirklich bin. Dazu ist es zu früh. Du musst schaffen, was mir versagt geblieben ist. Dafür habe ich dich ausgebildet, Tina, in all den Jahren. Du musst sein, wie ich, besser noch. Du musst ich sein. Der gleiche Impuls, der gleiche Einsatz für die Sache. Wir spielen das gleiche Spiel. Und wenn alles schief geht? Ich bin ja schon seit Jahren Patientin bei ihr. Sie weiß nicht, wo ich arbeite. Sie glaubt, ich entwerfe Schuhe. Ich bin immer diskret, jeden Augenblick. Alles muss nach einem ausgetüftelten Plan laufen. Eines Tages wäre ich gern, wer ich wirklich bin. Und wenn alles schief geht? Was hältst du davon, Gottschalk? Jeder kann Selbstgespräche führen. Aber nicht mit ganzen Pausen für die Antworten eines anderen. Vielleicht übt sie für ihre Analyse. Oder für ein Skript. Aber für wen? Zeit, Schluss zu machen. Gerade jetzt nicht, Gottschalk. Vielleicht ist da ein Fisch an der Angel. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit Amerikanern zu tun haben. Niemand ist unzuverlässiger und naiver. Genau diese Naivität kann sehr nützlich sein. Vielleicht werden wir bald jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Sogar von naiven Amerikanern? Ganz besonders. Hallo, hier ist Tina Goldwyn. Ich kann im Augenblick nicht ans Telefon kommen. Sie können versuchen, mich im Büro zu erreichen unter 774-63849, Nebenstelle 00837. Sie können mich ebenfalls auf meinem Handy erreichen unter 746-2773. Sie können mir auch ein Fax schicken, Nummer 746-1199. Ansonsten können Sie mir eine E-Mail senden, tgold@aol.com. Jetzt hast du mich schon seit 2 Tagen nicht angerufen. Wenn ich nichts von dir gehört habe, bis heute Abend. Unsere neue Waschmaschinenserie ist jetzt auf Lager. Um Ihre Bestellung aufzugeben, rufen Sie uns bitte unter der Nummer 453-2183 an. Ich wiederhole, 453-2183. Lager. Um Ihre Bestellung aufzugeben, rufen Sie uns bitte unter der Nummer 453-2183 an. Ich wiederhole, 453-2183. Hallo, Tina. Hier ist Amy Wells aus der 29. Etage. Wir kennen uns nicht, aber ich habe Ihre großartige Arbeit seit einiger Zeit verfolgt und ich habe gedacht, wir könnten vielleicht mal zusammen Mittag essen. Nur so auf einen Plausch. Ein weiter Weg vom 29. Stock. Ich hoffe, es ist die Reise wert. Was kann ich für Sie tun, Amy? Sie sind uns oben aufgefallen. Habe ich etwas falsch gemacht? Falsch gemacht. Sie scheinen eher alles richtig zu machen. Herzlichen Glückwunsch übrigens für Ihre Auszeichnung. Ich gebe mir Mühe. Der Präsident hat sich wohlwollend über Sie geäußert. Hören Sie, Amy, Sie müssen mir hier nichts verschlüsseln. Reden wir Klartext. Wir möchten gerne, dass Sie bei uns oben arbeiten. Oh, ich habe einen empfindlichen Magen. Eine Fahrt im Aufzug zum 29. Stock würde mir den Tag verderben. Ich biete Ihnen eine Beförderung an, Tina. Ich bin hier unten glücklich. Wie wär's mit Reisen? Wohin? Über den großen Teich. Ich habe gehört, dass Sie fließend Deutsch sprechen. Na und? Ihre Familie stammt aus Ostdeutschland. Als meine Familie nach Amerika kam, gab es kein Ostdeutschland. Aber aus einem Teil Deutschlands, der heute im Ostsektor von Berlin liegt. Nur geografisch. Politisch gehört Steinstücken zu West-Berlin. Ja, aber Sie kennen Ostdeutschland trotzdem recht gut. In meiner Familie haben wir es nicht so genannt. Wie denn? Die Deutsche Demokratische Republik. Ach so. Wie Sie wollen. Vielleicht würden Sie Ihre Heimat gern mal wiedersehen und für unsere Leute in Ostberlin arbeiten. Ich verstehe das nicht, Amy. Ich arbeite hier im Pentagon in der Waffenanalyse. Ich bin für meine Berichte und meine Forschungsarbeit ausgezeichnet worden. Wie kann ich denn in Berlin von Nutzen sein? Nun, Tina, Klartext. Sie wissen, wo Sie mich finden können. Die Sache hat keine Eile. Ich weiß, dass Sie Rücksicht auf Ihre Familie nehmen. Amy, wo ich bin, bin ich völlig zufrieden. Ich kann auch im 5. Stock auf meiner eigenen Wolke schweben. Aber nicht im 7. Himmel. Wie auch immer. Wir werden uns eines Tages im 29. Stock begegnen. Da bin ich sicher. Als ich Ihre Stimme auf dem Anrufbeantworter gehört habe, hatte ich gleich das Gefühl, ich kenne Sie schon seit Jahren. Du hättest zusagen sollen. Ich, ein Agent des Pentagon? Du hättest dich nützlich machen können. Das Leben ist schon jetzt zu kompliziert, Opa. Wenn man dich bittet, deine Pflicht zu tun, dann fügst du dich. Ich habe 2 Kinder, an die ich denken muss. Und einen manisch-depressiven Bruder, mitten in einer neuen Depression. Das alles ist nebensächlich. Nebensächlich? Hast du deine Kinder zurückgelassen, als du im Dienst warst? Oft. Aber nicht, wenn es drauf ankam. Nicht, dass du ein gejagter Mann warst. Dein erster Gedanke galt ihrer Sicherheit. Mein erster Gedanke galt immer meinem Auftrag. Du hättest deine Kinder für deinen Auftrag geopfert? Wenn es notwendig gewesen wäre für deinen Erfolg, ja. Ich kann mich nicht drauf einlassen, Opa. Ich tue schon jetzt, was ich kann. Es ist nie genug. Du hättest beides gleichzeitig machen können. Herausfinden, was das Pentagon wissen will und das anderswo wissen lassen oder ihnen erzählen. Ihnen Fehlinformationen liefern? Warum nicht? Ich habe es gemacht. Und wenn es eine Falle ist? Ich habe dir beigebracht, wie man eine Falle umgeht oder drüber springt. Das ist mir zu kompliziert. Und was würde aus Mickey werden? Dein Bruder Michael wird sich selber helfen müssen. Er bringt Tag für Tag deinen Auftrag in Gefahr. Du musst tun, was man dir sagt. Niemand hat mir gesagt, dass ich den Job annehmen soll. Noch nicht. Aber früher oder später wird der Adler davon erfahren. Er wird wollen, dass du ihn annimmst. Ich würde ihn lieber selber fragen. Aber sie lassen mich nie zu ihm. Ich bin zu weit unten auf der Leiter. Er muss dich empfangen. Du bist die Enkelin von Gerhard Sonnenfeld. Ich habe dich heute in der Kantine gesehen. Und du hast mich ignoriert. Sicher mal unser altes vereinbartes Zeichen. Daumen nach unten. Als ob ich Dreck für dich wäre. Und Dreck für dich bliebe. Hinterlass mir nie wieder eine solche Nachricht. Nie. Hast du gehört? Oh. Wer weiß, wer sie abhört. Ich habe den Anruf beantwortet nur für den äußeren Schein. Auf deinem Handy darf ich dich nicht anrufen. Du darfst mich nirgendwo anrufen. Ich bin dein Bruder. Nicht mehr. Es wird zu gefährlich, auch nur die gleiche Luft zu atmen. Ich habe dir einen Job besorgt. Ich habe dir Geld gegeben. Ich habe dir einen neuen Namen verschafft. Barney Jones. Der bist du jetzt. Ohne Widerrede. Ich riskiere meine Haut für dich und deine Hysterie. In einem Spionagefilm müsstest du mich umbringen. Das würden sie von dir verlangen, damit du deine Loyalität unter Beweis stellst. Sie würden dir diesen Job anbieten, damit du deine Loyalität beweist. Hier ist Schwefelsäure, Tina. Dein Bruder gerät außer Kontrolle. Ich lebe nicht in einem Film, Mickey. Ich habe 2 Kinder. Und einen Ehemann. Nichts als eine Fassade. Ich hätte nicht so weit kommen können, wenn ich ledig geblieben wäre. Trotzdem ist er es, mit dem du schläfst. Ich muss den Schein wahren. Ich will aussteigen, Tina. Was hast du gesagt? Schlag mich nicht wieder! Was hast du gesagt? Ich will, dass du mich aus der Sache rauslässt. Ich will nicht mehr für dich spionieren. Kommt gar nicht in Frage. Ich tauge nicht für sowas. Ich kann keine Geheimnisse für mich behalten. Das weißt du. Du bist wieder ins türkische Bad gegangen, stimmt's? Ich muss mich manchmal entspannen. Und allen deinen Gigolos erzählen, was du im Pentagon tust, während sie dich in den Arsch vögeln. Nein. Du lügst. Ich kenne dich. Du bist nach wie vor ein Lügner. Und du? Ich lüge, um etwas in der Welt zu ändern. Und lässt sich dafür bezahlen. Ja, und du auch. Das hast du mir zu verdanken. Aber du lügst, weil du dich bei den billigen Strichern in der schwulen Sauna interessant machen willst. Wenn du mich da rauslässt, ist es egal, was ich tue oder was ich sage. Zu spät. Du weißt schon zu viel. Ich werde mich umbringen. Opa meint, das wäre für alle Beteiligten die beste Lösung. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt. Dann haben sie das Tor aufgemacht. Und jetzt konnten wir alle, so wie wir waren, ohne Purzeln, ohne alles, konnten wir gehen. Es ist ein großer Tag für die Berlinerinnen und Berliner und es ist einfach ein großer Tag für die Deutschen. Ich bin wie im Traum durch die Menge gegangen. Überall kamen sie mit Hämmern zur Mauer und schlugen große Keile hinein, sodass die Leute von beiden Seiten durchklettern konnten. Und dann erinnerte ich mich an das Haus meines Großvaters in Steinstücken, wo ich nie gewesen war und das ich mir doch immer vorgestellt habe. In meinem Traum haben wir dort als Kinder gespielt. Mein Bruder hatte immer nach einem Grund gesucht, die Mauer hinaufzuklettern und hinüberzuschauen, um zu sehen, ob es da wirklich diese Selbstschussanlagen gab, die nachts von Eulen ausgelöst wurden, wenn sie nach Nestern gesucht haben. Und jetzt reißen sie die Mauer ein und verschwinden mit den herausgebrochenen Stücken. Aus meiner Mauer. Zementklötze. Die wirkliche Mauer, die unsichtbare, wird nie verschwinden. Metaphysik interessiert mich nicht. Was meine Träume beschäftigt hat, waren Beton und Stacheldraht. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nicht so beschützt gefühlt wie von dieser Mauer. Morgen früh wird sie verschwunden sein. Was es völlig sinnlos macht, dass ich hergekommen bin, um sie zu sehen, den Adler. Ich nehme an, dass mich Ihre Abteilung nicht länger braucht. Ich nehme an, dass es in wenigen Wochen, vielleicht sogar Tagen, keinen Nachrichtendienst mehr geben wird, der noch irgendwen braucht. Der Geheimdienst des Pentagon ist an mich herangetreten. Ich dachte, ich könnte... Doppelagentin werden? Das wäre früher mal nützlich für mich gewesen. Von heute an hat es keinen Sinn mehr. Was wird aus mir? Aus Leuten wie mir? 12 Jahre habe ich in der Sache gedient und jetzt lande ich auf der Straße. Hören Sie, Tina. Darf ich Sie Tina nennen? Nein. Sie sind so herablassend. Wirklich? 12 Jahre bei der Sache. Und jetzt? Gehen Sie zurück zu Ihrer Familie. Behalten Sie Ihre Stelle im Pentagon. Werden Sie eine gute Amerikanerin. Alles, was Sie in den vergangenen Jahren für uns getan haben, wird man hoffentlich nicht entdecken. Die Geschichte ändert sich stündlich. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Ja. Mit der Enkelin von Gerhard Sonnenfeld. Sie sind ebenso starrsinnig wie er. Wie haben Sie es geschafft, Ihre Herkunft während all dieser Jahre vor dem FBI zu verbergen? Opa hat nie zugegeben, dass er eine Familie hatte. Er änderte unsere Namen. Als er Berlin verließ, um unterzutauchen, schickte er meinen Vater nach Amerika, weil er ihn schützen wollte. Wer wird mich beschützen, wenn irgendwas passiert? Ich nehme nicht an, dass wir in der Lage sein werden, uns weiterhin zu schützen. Nicht einmal ich mich selber. Ich hätte nie gedacht, dass ich Sie eines Tages bitten würde, mich zu beschützen. Sie kommen mir ziemlich zahm vor. Der Adler. So nennen mich meine Gegner. Die machen sich selber Angst. Das hat mir die Arbeit leichter gemacht. Wie auch immer, Sie sind ein Funktionär wie andere auch. Alles, was ich je über Ihre Großtaten gehört habe, war nichts als Legendenbildung. Ja, natürlich. Und das gilt genauso für Ihren Großvater. Die Hälfte der Arbeit besteht darin, den Feind dazu zu bringen, an unsere Macht zu glauben. Nichts als Lügen. Lügen in einem System von Lügen. Martin Luther hat gesagt, das Sprichwort ist wahr, dass man 7 Lügen bedarf, eine Lüge zu bestätigen. Was finden Sie daran komisch? Ein Kommunist, der Martin Luther zitiert. Von Dzerzhinsky bekam ich meinen ersten Auftrag in den 20er Jahren. Ich musste einem gewissen russischen Grafen, der in Berlin im Exil lebte, nachspionieren. Wo er aß, wenn er seiner Frau untreu war, in welche Opern er ging. Sehr bald waren es unsere eigenen Leute, denen ich folgte. Treue Parteimitglieder, die in Verdacht geraten waren. Aber ich habe das nie in Frage gestellt. Meine Sache war es, Spion zu sein, nicht Fragen zu stellen. Das gilt auch für dich. Ich wollte dir sagen... Dass du Angst hast. Nein, nicht Angst, nur... Dass du aufgeben willst. Es gibt keine Mauer mehr, Opa. Früher oder später... Wirst du entdeckt werden. Und festgenommen. Mit dem Risiko lebt jeder Spion. Ich bin 6-mal festgenommen worden und jedes Mal gelang es mir... Zu entkommen, ich weiß. Aber du hattest Hilfe. Ich habe keine. Der Adler? Rechnet selber damit, verhaftet zu werden. Ich bin allein, Opa. Dann bleib allein. Selbst wenn du als allerletzte übrig bleibst. Sie werden versuchen, dir das Rückgrat zu brechen. Sei ihnen immer einen Schritt voraus. Im Gefängnis habe ich die Dämonen von Dostojewski auswendig gelernt. Den ganzen Roman. Auf diese Weise konnte ich mir selbst erzählen, wenn ich beim nächsten Mal keine Bücher in meiner Zelle haben durfte. Hilf mir. Es ist unglaublich. Aber es ist wahr. Während all dieser Jahre sind Sie hier gelegen und haben mich angelogen. Wie hätte ich Ihnen sagen können, was ich tat? Was mir meine Patienten sagen, bleibt alles vertraulich. Und wenn es die Regierung in Gefahr bringt? Oder Ihr eigenes Leben? Stellen Sie sich vor, Julius Rosenberg hätte seinem Analytiker ausgeplaudert, dass er das Geheimnis der Atombombe an die Russen geliefert hatte. Was hätten Sie gemacht? Ihn überredet, die Wahrheit zu sagen. Sich auszuliefern? Wenn nötig. Meinen Sie, dass es das ist, was ich tun soll? Sie müssen sich selber treu bleiben, Tina. Ich bin eine Spionin, Frau Dr. Epstein. Mir selber treu zu sein, heißt, weiterzumachen. Das ist nichts als ein Spiel, was Sie da treiben. Ist es das? Ich bin 42 und ich riskiere lebenslänglich für das, was ich getan habe. Ich verliere meine Stellung, meine Familie, meine Zukunft. Ich habe meinen jüngeren Bruder Michael mit hineingezogen. Was glauben Sie, was ihm alles zustoßen würde? Das ist kein Spiel. Man würde sicherlich sanft mit Ihnen umgehen, wenn Sie sich selber stellen. Sie können ja versuchen, einen Handel anzubieten. Wenn ich die Namen von anderen nenne, wenn ich meine Quellen und meine Kontakte angebe. Ich stamme aus einer Umgebung, wo man sich eher aufhängt, als irgendwen zu verraten. Das kann nicht sein. Ich habe eben die kodierte Bestätigung bekommen. Das Stasi-Hauptquartier ist besetzt worden. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Und was jetzt? Jetzt warten wir ab, was passiert. Sie werden die Listen aller ausländischen Agenten haben. Sie werden unsere Namen finden. Meinen vielleicht. Deinen Namen habe ich nie jemanden genannt. Aber Sie wissen, dass du einen Kontakt in der Computerabteilung hattest. Niemand weiß es. Dich gibt es nicht, Mickey. Warum? Ich habe dich geschützt. Hat man dich nie gefragt, wo die Informationen herkommen? Oft, aber ich habe es ihnen nie gesagt. Früher oder später werden sie herausfinden, dass ich dein Bruder bin. Das macht dich noch lange nicht zu einem Spion. Sie werden mich verhören, mich foltern. Ich werde den Druck nicht aushalten. Das musst du. Sie haben keinerlei Beweise gegen dich. Sämtliche Geheimnisse, die ich der anderen Seite geliefert habe, können durchaus aus meinem eigenen Amt stammen. Aber nicht die Berechnungen, nicht die Einzelheiten über Sprengköpfe und Nervengaskapazitäten. Das stammte von mir. Das braucht nie jemand zu erfahren, Mickey. Ich habe dich vollständig gedeckt. Du musst nur dem Verhör standhalten und sagen, dass du von nichts eine Ahnung hattest. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du ins Gefängnis kommst. Noch haben sie mich nicht. Wir könnten uns verstecken. Zusammen das Land verlassen, irgendwohin gehen, wo sie uns nie finden würden. Wieso glaubst du, dass ich mit dir zusammen weggehen würde? Früher wäre das möglich gewesen. Das habe ich dich glauben lassen. Ich kann dich noch immer in meinen Ohrstellen hören. Soll ich dir was sagen? Kein Mann, nicht einmal du, hat mich je erregt. Nie. Ich musste dich für mich gewinnen, damit du für mich arbeitest. Deshalb habe ich dir gesagt, du bist großartig im Bett. Noch eine Lüge. Du hast mir keine Lust gemacht, Mickey. Im Gegenteil, du hast mich angeekelt. Jetzt lügst du. Das Einzige, was mir je Befriedigung verschafft hat, war meine Arbeit. Die großartige Lüge, dass du nicht bist, was du zu sein scheinst. Dass du eine andere Person in dir hast, die keiner sieht. Diese Person in mir konnte mir einen Orgasmus verschaffen. In meinem Körper. Ich spreche von meinem Körper. Sie gehen ein Risiko ein, wenn Sie jetzt herkommen. Hier wird es in Tagen oder vielleicht auch nur Stunden von westlichen Agenten nur so wimmeln. Was bleibt mir anderes übrig? Ich habe die Nachrichten gehört. Sie sind jetzt im Besitz Ihrer Kartei. Ich sitze in der Falle. So oder so. Wir werden Sie nicht im Stich lassen. Es gibt noch immer sichere Orte in verschiedenen Ländern des Mittleren Ostens. Holen Sie Ihre Familie sofort her und ich kümmere mich darum. Sichere Orte? Glauben Sie, ich will untertauchen? Ich habe den ganzen Vormittag sichere Fluchtwege organisiert. Alle anderen Agenten verlangen das. Ich nicht. Ich will einen Job. Der Krieg ist aus. Tina. Nicht für mich. Bitte rufen Sie also Ihren KGB-Kollegen in Moskau an und sagen Sie ihm, dass ich für einen Auftrag zur Verfügung stehe. Gleich jetzt. Mein KGB-Kollege hat seit 2 Wochen das Telefon nicht mehr beantwortet. Irgendwen. Ich nehme an, er verhandelt mit dem CIA über seine Zukunft. Sie haben Agenten im Jemen, in Kuba, Angola. Sogar im Vatikan. Niemand würde mir jetzt trauen. Oder Ihnen. Es ist vorbei. Es ist die Sache, der ich mich gewidmet habe und die meines Großvaters. Ihr Großvater hat teuer dafür bezahlt. Er ist ein Risiko eingegangen. Sein Risiko war, von der anderen Seite geschnappt zu werden. Aber er wurde von seinen eigenen Leuten abgeknallt wie ein Hund. Das kommt auf das Gleiche heraus. Er war ein Meisterspion und hat mit dem Tod gelebt. Ich rate Ihnen, die Seite zu wechseln. Was? Gehen Sie zum Geheimdienst des Pentagon. Sie haben Informationen zu verkaufen. Das könnte Sie schützen. Bitten Sie um gnädige Behandlung, Tina. Ich will keine Gnade. Ich will einen Auftrag. Botschaft der Republik Sudan. Mr. Hamatan, bitte. Wen soll ich melden? Es ist privat. Mr. Hamatan nimmt keine Privatgespräche in der Botschaft an. Sagen Sie ihm, dass sein neuer Mitsubishi mit einem Motorschaden angekommen ist. Wenn er zusätzliche Informationen wünscht, möge er die Nummer 485-3177 anrufen und Floria verlangen. Sagen Sie ihm, dass sein neuer Mitsubishi mit einem Motorschaden angekommen ist. Wenn er zusätzliche Informationen wünscht, möge er die Nummer 485-3177 anrufen und Floria verlangen. Warum müssen Sie es uns so leicht machen? Da verbringt man sein Leben damit, Ihnen Fallen zu stellen, stundenlang nach dem winzigsten Hinweis zu suchen, Monate damit zu vergeuden, nach einer Nadel im Heuhaufen zu fahnden. Und dann, plötzlich eines schönen Tages, werfen Sie sich uns einfach vor die Füße. Sie ist ganz einfach dumm, Amy. Nein, das ist sie nicht. Es ist einfach... Es kommt ein Punkt, wo die menschliche Versuchung, ein Geheimnis nicht zu wahren, sogar das stärkste Engagement übersteigt. Sie hat ihren schwachen Punkt. Genau wie Sie. Wir hätten diesen Fall schon vor Monaten abschließen können. Ich wollte ihr eine Chance geben. Uns zu entkommen? Das konnte sie nicht. Ich wollte sehen, welche Richtung sie einschlägt. Sie hätte freiwillig zu uns kommen können. Sie hätte uns auf die Spur zu jemand Wichtigem führen können. Ist sie nicht wichtig? Ach, Kleinkram. Alles, was sie den Ostdeutschen geliefert hat, war schon freigegeben und veraltet. Ich hatte heute früh den KGB am Telefon. Sie sagten, wenn ihre Berichte schließlich via der Adler bei ihnen ankamen, waren sie wegen der in der Sowjetunion herrschenden Knappheit an Toilettenpapier höchst willkommen. 9, 10, 11, 12, 13. Zuerst bittest du ihn, dir die KGB-Verbindung in Khartoum während der Andropow-Ära zu nennen. Dann bringst du ihn auf die Beziehungen zu Kim Il-sung, kurz vor dem Umsturz gegen Numeri, 1984. Frag ihn, welche Komponenten von Saddams Nervengas im Sudan hergestellt worden sind und in welchen Mengen. Ich darf nicht gesehen werden, wenn ich ihn ausfrage. Finde eine Lösung und achte darauf, ob seine Antworten auswendig gelernt klingen. Vielleicht sollte ich nicht hingehen. Wenn du nicht hingehst, würde das für ihn ein Zeichen dafür sein, dass du wegen irgendetwas beunruhigt bist. Ich habe keine andere Wahl. Zuerst habe ich Arafat versucht, dann Nicaragua, Zimbabwe, Somalia. Die Nordkoreaner haben den Hörer aufgeknallt. Keiner nimmt dich mehr ernst. Du hast dich selber auf den Markt begeben. Ja, selbst wenn ich wollte, kann ich mich nirgendwo verstecken. Meine Welt steht auf dem Kopf. Du brauchst eine Notlösung, falls sie dich schnappen. Mickey wird einen Virus in meinen Computer setzen, falls mir etwas passiert. Von dem, was ich zusammengetragen habe, wird nichts übrig bleiben. Er ist nicht zuverlässig. Er ist mein Bruder. Er würde dich eher als irgendwer sonst verraten. Das hieße, dass er sich selber verrät. Nein, er würde feilschen, um seine Haut zu retten. Dich wollen sie haben, nicht ihn. Er hat nichts zu verlieren. Doch, mich. Bitte verzeihen Sie, Miss Floria. Ich finde es seltsam, dass Sie plötzlich für mein Land arbeiten wollen. Über das Sie so gut wie gar nichts wissen. Ich hatte gehofft, während der Arbeit zu lernen, Mr. Hamatan. Entschuldigen Sie bitte, aber es fällt mir schwer, das ernst zu nehmen. Versuchen Sie, mich zu verstehen. Der Geheimdienst ist mein Metier, das, was ich am besten beherrsche. Das kann für viele Länder nützlich sein. Aber Sie haben sich mein Land ausgesucht. Warum? Niemand war sonst bereit, mich zu empfangen. Für jemand in Ihrem Metier sind Sie erschreckend ehrlich. Ich will arbeiten. Ich habe keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Was bringt Sie zu der Annahme, dass ein armes Land wie der Sudan Informationen über strategische Waffen der USA brauchen kann? Das kann nützlich sein. Solche Informationen können an andere verkauft werden. Haben Sie Zugang zu Antiterrorismusakten? Nein. Das ist nicht mein Gebiet. Dann können wir sie leider nicht gebrauchen. Mein Land würde für Informationen über die Antiterrorismusstrategie in Nordostafrika bezahlen. Aber da Sie über solche Informationen nicht verfügen... Halt. Warten Sie. Ich kann sie beschaffen. Mit etwas Zeit. Wo? Wo? Wo würden Sie sie herbekommen? Ich habe Kontakte in anderen Abteilungen des Pentagon. Sie scheinen Ihrer Sache nicht ganz so sicher zu sein. Geben Sie mir Zeit. Ein paar Wochen, vielleicht einen Monat. Eventuell kann ich etwas herausfinden. So einfach? Mr. Hamatan, Ich habe das Vertrauen von dem Adler persönlich genossen. Mein Großvater war der Meisterspion Gerhard Sonnenfeld, Mitglied der Roten Kapelle, die fast an Hitlers Geheimnisse herangekommen wäre. Ich bin es wert. Sie müssen mir eine Chance geben. 2 Wochen. Im gleichen Café. Und nur Originaldokumente, keine Fotokopien. Sie zu treffen in der Pentagon-Kantine, das hätte ich zu allerletzt erwartet. Ich bin als Gast hier. Fürchten Sie nicht, verhaftet zu werden? Der Adler? Im neuen Deutschland vielleicht, aber nicht hier in Washington. Ich bin zu einem Seminar über Zusammenarbeit der Geheimdienste in der Ära nach dem Kalten Krieg eingeladen worden. Ich war der Ehrenredner. Na, dann sind Sie in Sicherheit. Ich hätte erwartet, dass man mich in der Zwischenzeit schnappt, aber die scheinen sich nicht für mich zu interessieren. Sie sind nur ein kleiner Fisch, Tina. Kleiner Fisch? Das würden Sie nicht sagen, wenn Sie wüssten, was ich in diesen Tagen unternommen habe. Ich bin verwickelt. Was immer Sie tun, sagen Sie mir es nicht. Es geht mich nichts mehr an. Wenn Sie es herausfinden, kann das lebenslänglich für mich bedeuten. Unsere Sache ist verloren, Tina. Ist es das Risiko noch wert? Ja, das ist es. Ich frage mich nur manchmal, was aus meinen Kindern wird. Wenn es noch die DDR gäbe, würde man ihnen eine Staatsrente genehmigen. Pech. Ich frage mich, wie sie so lange im Pentagon haben arbeiten können. Immerhin haben sie ihre Kinder Karl und Rosa genannt. Mit Sicherheit ist ihre Herkunft überprüft worden. Etliche Male. Sie haben Glück, dass die Amerikaner historische Analphabeten sind. Sie haben auch keine Ahnung von Opa. Keine meiner Lügen ist aufgedeckt worden. Er wäre stolz auf mich. Verlieren Sie sich nicht in Schwärmerei oder Verklärung, Tina. Jetzt brauchen Sie einen klaren Kopf. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er starb, bevor ich zur Welt kam. Aber er ist für mich so real wie mein eigener Bruder. Alles, was ich getan habe, habe ich für ihn getan. Er hat mich auf den Geschmack gebracht. Er hätte einfach nur ein weiterer jüdischer Schneider oder Schuhmacher bleiben können. Aber nein, dann fand er seinen wahren Beruf. Und wenn es Examen dafür gäbe, hätte er sie alle bestanden. Und ich bin mehr als nur seine Enkelin. Ich bin er. Das soll nur unseren guten Willen zeigen. Ein Vorschuss von $10,000 für künftige Informationen. Vielen Dank. Aber ich brauche etwas als Gegenleistung. Was haben Sie mir gebracht? Ich muss etwas zeigen für das Geld. Es ist sowas wie eine Quittung. Strategische Waffenanalyse für Ostafrika. Das ist nicht das, worauf wir uns geeinigt hatten. Mr. Hamatan, da ist ein Kapitel über den Einsatz amerikanischer Langstreckenraketen in Bezug auf die Gefahr von Aufständen auf dem afrikanischen Kontinent. Miss Floria, Sie sollten mir Dokumente zu den Antiterrorismusaktivitäten bringen. Das liegt nicht in meiner Gewalt. Ich arbeite für das Pentagon. Mit dem Terrorismus haben das State Department und der CIA zu tun. Ich brauche die Dokumente, die Sie mir versprochen haben. Lassen Sie mir Zeit. Ich werde sie bekommen. Von wem? Ich habe Verbindungen. Wer sind diese Verbindungen? Das brauchen Sie nicht zu wissen. Vertrauen Sie mir. Ich brauche einen handfesten Beweis, dass Sie mir diese Dokumente beschaffen können. Wer sind diese Verbindungen? Warum wollen Sie das wissen? Mr. Hamatan, seit einer Stunde frage ich mich, warum jemand aus einem islamischen Land Schweinebraten bestellt und mit 2 Händen isst, statt mit einer. Was wollen Sie damit andeuten? Sagen Sie mir, sind Sie allein hier? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Sehen Sie, wir spielen das gleiche Spiel. Müssen Sie meine Intelligenz beleidigen? Und was soll ich Ihnen sagen? Ob es sich lohnt, Ihnen die Suppe ins Gesicht zu kippen und zur Tür zu rennen. Versuchen Sie es doch, dann sehen Sie es. Hören Sie, ich habe 2 Kinder zu Hause Tina, und... Tina, das ist Ihrer nicht würdig. Geben Sie mir eine Stunde Vorsprung? Einen sportlichen Abstand? Wir spielen hier nicht Monopoly, Kindchen. Ich habe es Ihnen leicht gemacht, nicht wahr? Ein Kinderspiel. Sieben kräftige Kerle, ganz für mich, ich fühle mich geehrt. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Tina. Ich hatte gesagt, dass wir uns im 29. Stock treffen würden, aber ich hatte nicht erwartet, dass es so bald sein würde. Die Zeitläufe sind mir in die Quere gekommen, Amy. Sonst hätte ich noch jahrelang weitermachen können. Geben Sie nicht an. Wir beobachten Sie seit langer Zeit. Es lag nur an uns zu entscheiden, wann wir zuschlagen würden. Klartext, Amy. Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen Namen nenne und um ein weniger hartes Urteil bitte. Aber ich kann Ihnen von vornherein sagen, dass ich kein Informant bin und dass es keinen Handel zwischen uns geben wird. Handel? Was für einen Handel könnten Sie uns denn anbieten? Ich brauche Sie nicht gegen einen unserer Agenten im Osten auszutauschen, da Sie alle freigelassen worden sind. Sie verfügen über keinerlei Informationen, die ich nicht schon habe. Sie haben nichts, was uns interessiert. Der Kalte Krieg ist aus, Tina. Alles, was wir über Sie wissen müssen, wissen wir schon. Von der anderen Seite. Ich könnte Ihnen die Sache erleichtern. Ihnen alle meine Computerdisketten und Codes aushändigen. Lassen Sie mich nicht den Respekt vor Ihnen verlieren, Tina. Wir haben seit Jahren Ihre Dateien kopiert. Es gibt nichts zu feilschen. Sie haben Glück, dass die Todesstrafe in Landesverratsfällen selten ist. Aber Sie werden lebenslänglich kriegen. Sie und Ihr Bruder. Mein Bruder? Also ehrlich, für wen halten Sie mich denn? Aber ich habe ihn doch gedeckt. Nicht gut genug. Keiner wusste von ihm. Niemand. Fast niemand. Nicht einmal meine Auftraggeber. Ich habe ihnen nie gesagt, dass ich einen Komplizen hatte. Der Adler kann es nicht gewesen sein. Es gibt keine Indiskretionen in diesem Spiel. Keine. Sie hatten hundertprozentig den Mund zu halten. Dr. Epstein. Meine Analytikerin. Oh, das geschieht mir recht. Während der McCarthy-Zeit gab es unter den Analytikern Dutzende von Informanten. Das hätte ich wissen müssen. Machen Sie niemand anderen für Ihre eigenen Fehler verantwortlich. Ich habe gute Arbeit geleistet. Ich hatte eine großartige Zukunft. Ihre Seite allerdings nicht. Sie ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Sie waren auf der falschen Seite. Da bin ich noch immer. Es wäre nicht in Ihrem Interesse, das Ihren Richtern zu sagen. Ich werde mich nicht verraten. Ich bin immer noch Kommunistin. Dann sind Sie vielleicht die Letzte auf der ganzen Erde. Darauf bin ich stolz. Tage, 6 Stunden, 17 Minuten. Du solltest stolz auf mich sein. Ein echter Hungerstreik hat ein politisches Ziel, Tina. Deiner ist nichts als eine Seifenoper. Sie haben Angst, mich sterben zu lassen. Schau dir den Gefängniswärter an. Er passt auf, dass ich die Infusionsnadel nicht rausreiße. Sie pumpen mich mit Sauerstoff voll. Du hast nicht einmal irgendwelche Forderungen gestellt. Du musst mit ihnen um irgendetwas feilschen, um deiner Aktion ein Ziel zu geben. Es gibt nichts, was sie mir geben könnten, Opa. Sie haben mir alles weggenommen. Es geht darum, den Schein zu wahren. Sie brauchten ein Exempel. Eine Kugel in den Kopf bin ich niemandem wert. Anders als du. Ich habe noch 40 Jahre zu leben. Grauen und Langeweile. Lebenslänglich. Dein Tod wird niemandem nützen. Früher wäre er ein Fanal gewesen. Aber heute wird es niemand merken. Ich habe nicht vor zu sterben. Wozu denn dieser Hungerstreik? Um sie zu nerven. Beim Verhör habe ich gesungen, vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Und anschließend, Monate habe ich jede Nacht so laut gesungen, dass sie mich in Einzelhaft gesteckt haben. Jetzt werden sie mich im Krankenhaus festhalten und ich werde jeden Abend die Infusionsnadel rausreißen. Ich werde Morphium stehlen und es den anderen Gefangenen verkaufen. Questo il Bacio di Tosca! Tina, Tina, das ist das wirkliche Leben und keine Oper. Da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr, Opa. Nicht in meiner Gefängniszelle. Sie werden dich in eine Zwangsjacke stecken und dich zwangsernähren. Und ich werde alles auskotzen und es ihnen ins Gesicht spucken. Ich werde das Winterpalais stürmen und aus dem Berliner Schloss die Sozialistische Republik verkünden. Ich werde B-52 Bomber über der Schweinebucht abschießen. Ich werde 3-mal in der Nacht ins Bett pissen, dass sie die Matratze wechseln müssen. Das sind Kindereien, Tina. Wozu das? um nicht aufzugeben. Um endlich die zu sein, die ich bin. Sieben Lügen. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Die Personen und ihre Sprecher waren Tina, Leslie Moulton. Großvater, Pinkas Braun. Mickey, Matthias Matschke. Der Adler, Hans-Peter Hallwachs. Amy Wells, Doris Wolters. Psychoanalytikerin, Cornelia Boje. Gottschalk, Sven Ole Christensen. Amerikanischer Agent, Jürgen Andreas. Hamatan, Andreas Serda. Ton, Andrea Mamitsch. Schnitt, Christiane Köhler. Regieassistenz, Konstanze Renner. Regie, Robert Matejka. Produktion, Südwestrundfunk 2000.